Das Glückshalsband. Auf dem Sportplatz fand heute ein Wettrennen statt. Und jetzt alle Hunde an den Start. Rocky, Chase, Rubble, Zuma und Sky stellten sich nebeneinander auf. Nur Marshall blieb im Gras liegen. Marshall, willst du nicht mitlaufen? Warum? Ich gewinne sowieso nicht. Ich hab doch nie Glück. Das glaube ich nicht. Und wenn du es nicht versuchst, kannst du auch kein Glück haben. Du hast recht. Und heute strenge ich mich ganz besonders doll an. Danke, Ryder. Wartet auf mich! Aufgeregt flitzte Marshall zu seinen Freunden und vorbei an Herrn Pfeffer, dem Restaurantbesitzer, der auf einem Tisch neben der Laufbahn leckere Kuchen aufgestapelt hatte. Sie wedeln so doll mit ihren Schwänzchen, sie werden über die Bahn fliegen. Aber einen dieser Kuchen schnappte sich jetzt eine Möwe. Hey, meine leckeren Kuchen! Komm zurück, du freche Möwe! Doch die dachte gar nicht daran. Und los! Das Rennen begann. Chase und Rocky sind beide ganz vorn. Rubble, Sky und Zuma kämpfen um den dritten Platz. Und Marshall, naja, ist so lieb. Das hörte der kleine Dalmatiner gar nicht gern. Was? Ich werde nicht wieder Letzter. Marshall rannte schneller und noch schneller. Was ist das? Marshall holt auf. Nein, ist das spannend. Aber noch lagen Rocky und Chase vorn. Deshalb sahen sie auch als Erste die Möwe, die sich mitten auf der Bahn niedergelassen hatte und sich jetzt über den Kuchen hermachte. Oh nein, pass auf! Mit einem Riesensatz sprangen die beiden über den Vogel hinweg. Marshall befand sich dicht hinter ihm. Ich schaffe es! Ich... Er bemerkte die Möwe erst, als es zu spät war, kugelte über die Bahn, riss Rocky und Chase von den Pfoten und rollte über die Ziellinie. Ja! Nichts passiert. Oh, du ahnst nicht, wie sehr ich mich freue, Marshall. Du hast gewonnen. Ist das wahr? Marshall konnte sein Glück erst fassen, als die Siegerehrung stattfand. Und hier ist dein Preis. Ein schickes Glitzerhalsband. Herzlichen Glückwunsch. Ich häng deine Hundemarke dran. Mann, ist das toll. Seht mal alle her. Das Halsband war rot, mit glitzernden Knochen drauf. Ja! Unterdessen bekam Herr Pfeffer wieder Besuch von der hungrigen Möwe. Geh von meinen Kuchen weg! Verschwinde! Husch! Ups. Herr Pfeffer wedelte mit den Armen, wobei ihm aus Versehen ein Kuchen aus der Hand rutschte. Der segelte direkt auf Marshall zu. Doch bevor der Kuchen dem kleinen Feuerwehrhund an den Kopf flog, schnappte die Möwe danach. Wow, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Das ist mein neues Halsband. Das bringt mir Glück. Doch jetzt ließ die Möwe den Kuchen fallen. Genau über Herrn Pfeffer. Ein bisschen Glück könnte ich auch gebrauchen. Captain Tollpatsch war nicht zum Wettrennen gekommen. Er hatte etwas anderes vor. Ein wunderschöner Tag für meine Eulenzählung. Mal sehen, welches Nest als nächstes kommt. Der kleine Tut. Der kleine Tut war eine Eule und wohnte auf einem Baum, direkt am Rand der Klippe, die neben dem Fluss hinaufragte. Hallo, kleiner Tut, wie geht es dir? Nicht besonders gut, wie es aussah. Och, du kannst den Flügel nicht bewegen. Am besten kuschelst du dich in dein Nest. Mit hängendem Kopf sprang die kleine Eule in das Nest, das auf einem dicken Ast lag. Armer Tut, ich schau mal in meinem Vogelbuch nach. Ein heftiger Windstoß erfasste den Baum und der Ast mit dem Nest neigte sich weit über die Klippe. Oh, noch so ein Windstoß und der brüchige Ast bricht ab. Ich rufe am besten Ryder an. Der verteilte gerade Kuchen an die Fellfreunde. Zur Belohnung für das spannende Wettrennen. Bitteschön. Die Kuchen von Herrn Pfeffer. Im Nu waren die Näpfe auch schon wieder leer. Das ging ja ganz schön schnell. Naja, sie waren ja auch ziemlich klein. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Ryder, unser gefiederter Eulenfreund könnte abstürzen. Was ist passiert? Der Wind könnte das Nest runterwehen und er hat sich den Flügel verstaucht. Er kann nicht wegfliegen. Wir sind schon unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Tut mir leid, Rubble, keine Zeit für einen zweiten Kuchen. Du meinst den dritten? Rubble hatte eben immer Appetit. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Wie immer, wenn Ryder sie rief, machten sich die Fellfreunde sofort auf den Weg zur Einsatzzentrale. Nur Marshall war mal wieder der Letzte. Rollte auf einem der Näpfe hinterher, prallte gegen die Hundekissen in der Eingangshalle und kullerte mit ihnen in den Fahrstuhl. Oh, tada! So glücklich bin ich noch nie gelandet. Muss am Halsband liegen. Die Türen des Fahrstuhls schlossen sich. Und auf dem Weg nach oben in die Zentrale schlüpften alle Hunde in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, Freunde. Captain Tollpatsch sagt, der kleine Tut hat einen verletzten Flügel und kann das Nest nicht verlassen. Und das Nest ist auf einem abgebrochenen Ast über einer Klippe. Und der Wind könnte den Ast abbrechen. Oh nein, wir müssen dem kleinen Tut helfen. Das machen wir. Rocky, wir brauchen dein Klebeband, um den Ast zusammenzuhalten. Rocky rockt! Marshall, du fährst deine Leiter aus, damit Rocky an den Ast rankommt. Marshall macht's! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der Stange hinunter, die durch ein Loch im Boden bis ganz nach unten zu seinem Quad reichte. Rocky und Marshall nahmen lieber die Rutsche mit den vielen Kurven, sprangen dann in ihre Fahrzeuge und machten sie startbereit. Schon konnte es losgehen. Die drei rasten über die Brücke und nahmen dann die Abzweigung, die zu der Klippe oberhalb des Flusses führte. Der brüchige Ast mit dem Nest der kleinen Eule hatte sich in der Zwischenzeit noch weiter abgesenkt. Haltet durch, kleiner Tut! Oh, Ryder, beeilt euch! Eule in Not! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid! Kein Problem, Captain. Wir helfen doch gern. Besorgt schaute Ryder hinauf zum Ast und dann hinunter auf den Fluss. Das ist aber ganz schön tief. Marshall, fahr deine Leiter aus. Rocky klettert dann hoch und repariert den Ast. Und du holst unseren gefiederten Freund aus dem Nest. Der ziemlich ängstlich aussah. Doch da parkte Marshall sein Feuerwehrauto schon direkt neben dem Baum. Und Rocky sprang auf die unterste Stufe der Leiter. Leiter! Marshall fuhr die Feuerwehrleiter aus, auf der Rocky hockte, und sie reichte genau bis zu dem brüchigen Ast hinauf. Klebeband! Der kleine Mischling wollte gerade das Band um den Ast wickeln, als der nächste Windstoß den Baum erfasste. Das Nest schwankte hin und her. Festhalten, kleiner Tut, ich komme! So schnell er konnte, kletterte Marshall die Stufen der Leiter hinauf. Hey! Und über Rockys Kopf hinweg, der prompt das Gleichgewicht verlor und die Leiter hinunterkugelte. Nichts passiert. Was ist das denn? Ich fall doch sonst immer die Leiter runter. Danke, Glückshalsband. Vorsichtig lief Marshall jetzt über den brüchigen Ast, der sich immer weiter hinabneigte. Chase? Bring bitte deine Seilrutsche her, für den Fall, dass Marshall und Rocky Hilfe brauchen. Das ist ein Fall für Chase. Chase, der mit den anderen in der Einsatzzentrale geblieben war, lief nun ebenfalls zur Rutsche, saß im Handumdrehen in seinem Polizeiauto und war auch schon unterwegs. Er musste sich beeilen, denn viel Zeit blieb nicht mehr. Wow. Halt dich gut fest. Das Nest mit dem kleinen Tut rutschte weiter ab. Und Ryder reagierte sofort. Wir müssen den Ast abstützen. Sofort. Ja, mach ich. Rocky rannte zu seinem Recycling-LKW und begann zu suchen. Unterdessen balancierte Marshall weiter. Oh, langsam, Marshall. Ich sehe den schaukelnden Ast schon runtersausen. Ist schon gut, Captain. Mit dem Glückshalsband kann uns nichts passieren. Doch jetzt entdeckte Rocky in seinem LKW eine Harke mit einem sehr langen Stiel. Greifer. Schnell brachte er sie zum Feuerwehrauto hinüber, stürmte die Leiter hoch und klemmte den Stiel zwischen Baumstamm und Ast. Perfekt! Endlich konnte Marshall zum Nest hinüberlaufen. Bin doch schon da! Rocky kletterte wieder hinunter. Sehr gut, Rocky. Auf dem Ast kann euch jetzt nichts mehr passieren. Ja, mein Glückshalsband macht das. Das beschützt mich nämlich. Marshall hielt dem kleinen Tut seinen Helm hin. Der hüpfte auf den Rand, von dort auf Marshalls Kopf. Und dann auf seinen Rücken. Jetzt erreichte auch Chase die Klippe. Danke, dass du dich so beeilt hast, Chase. Wir müssen vorbereitet sein, falls Marshall und Tut runterfallen. Verstehe, alles klar. Seilrutsche. Chase lief zum Rand der Klippe und spannte das Seil zwischen Baumstamm und der anderen Seite der Klippe. Marshall bekam davon allerdings nichts mit. Er balancierte mit dem kleinen Tut auf dem Rücken Richtung Baum. Mächtig mutiges Manöver, Marshall! Danke, Captain Toll! Aber jetzt geriet Marshall ins Schwanken. Chase, jetzt! Chase schnappte sich einen langen Ast und legte ihn mit Hilfe der Seilrutsche von der einen Seite der Klippe zur anderen. Wie eine schmale Brücke. Seilrutsche rein! Genau in diesem Moment stürzten Marshall und der kleine Tut ab. landeten auf dem Stock und dann auf der anderen Seite der Brücke, während der Ast in die Tiefe stürzte. Wow, wie gut, dass der Ast dort lag. Das war mein Glückshalsband. Was? Was? Okay, Marshall, kannst du zu uns zurückkommen? Oh, der Ast ist weg. Bleibt mir nur der lange Weg. Oder auch nicht. Zuma, komm mit deinem Luftkissenboot her. Es könnte sein, dass Marshall deine Hilfe braucht. Dann mal ab ins Wasser. Zuma machte sich sofort auf den Weg. Aber Marshall wollte Toot so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Ich verarzte dich in der Zentrale. Eine Wespe umschwirrte den Kopf und den Hals des kleinen Feuerwehrhundes. Toot wollte seinem Freund zu Hilfe kommen, pickte auf die Wespe ein, doch dabei löste sich der Verschluss des Halsbandes. Oh, mein Halsband! Es fiel über den Rand der Klippe auf einen schmalen Felsvorsprung. Moment, ich hole es. Marshall, nicht, das ist zu gefährlich. Ich krieg das schon hin, ist doch nur... Oh. Aber da fielen er und Toot bereits kopfüber über den Klippenrand und landeten auf dem Felsvorsprung. Das Halsband bringt mir sogar Glück, wenn ich es nicht umhabe. So schnell er konnte, holte Rocky aus seinem LKW ein langes Brett. Super, Rocky. Vielen Dank. Das Ryder hinüber ans andere Ufer schob. Dann liefen alle auf die andere Seite. So, Marshall, wir ziehen euch rauf. Chase? Seit wann bist du denn hier? Ich bin schon ganz lange hier. Doch der Felsvorsprung bekam plötzlich Risse und brach dann einfach ab. Zuma, der gerade mit seinem Luftkissenboot über den Fluss fuhr, erkannte den Ernst der Lage. Rettungsring! Der Rettungsring flog durch die Luft. Marshall plumpste genau hinein und der kleine Toot landete in seinem Feuerwehrhelm. Gut gefangen, Marshall. War das wieder dein Glückshalsband? Nein. Weißt du, ich glaube, ich habe so viel Glück, weil ich so tolle Freunde habe. Ryder, danke, dass du mir geholfen hast, den kleinen Toot zu retten und dass du mich gerettet hast. Du kennst ja unseren Spruch. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Erleichtert machten sie sich auf den Rückweg, hielten aber vor dem Restaurant von Herrn Pfeffer noch einmal an. Der hatte nämlich neben seinem Obststand Näpfe mit Belohnungskuchen bereitgestellt. Na, noch einen leckeren Kuchen? Das habt ihr euch verdient. Guten Appetit, ihr seid die allerbesten Rettungshunde. Alle ließen es sich schmecken. Und Marshall futterte so schnell, dass er sogar Schluck aufbekam. Dabei stieß er gegen den Obststand, die Melonen fielen herunter und eine sogar auf Marshalls Kopf. Nichts passiert.